über das Dorf, wer von Albträumen verfolgt. Barra und Erfolg, Leute sagen, bei mir läuft. Doch meine Sinne sind betäubt, Teledin ist Gold. Doch ich hasse dieses Zeug, ich hab's genommen und hab's bereut. Lass die Finger von dem Scheiß sein. Du hörst an meiner Stimme, dass ich ernst mein. Inshallah ist mein Herz rein. Denn ich wollte kein vergiften, Bruder, ich wollte nur mein Schmerz sein. Denn wo ich herkomme, gab's zu viel Missgunst. Hass, Neid, Fass, Leib. Aber Gott war mit uns. Und wir haben's ausgeschafft mit Kunst. Lieber Gott, sag, was mach ich falsch? Denn eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und warum sind die Menschen nur so kalt? Ich kann nicht fühlen, ihre Liebe ich mir schenke. Lieber Gott, sag, was mach ich falsch? Denn eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und warum sind die Menschen nur so kalt? Ich kann nicht fühlen, ihre Liebe ich mir schenke. Ja, ich weiß, wie Kinder leiden, wenn man nichts hat. Kleine Kreide, bleiche, weinende Gesichter. Wir scheißen auf den Richter, ihr bleibt meine Geschwister. Vorbei mit all der Dunkelheit, ich schmeiß für uns das Licht an. Damals schon mit 13 immer scheiße Bomben mit Mustafa. Doch war egal, wir wussten nie, ich werd ein Superstar. Das ist, was man Leben nennt. Gehe nicht mit jedem Trend. Worüber soll ich reden, außer was mir auf der Seele brennt. Da wo wir jetzt sind, gibt's kein Zurück mehr. Top 2, Spotlight. Krisen kehre ich den Rücken ohne Rückkehr. Und meine Träume rücken jeden Tag ein Stück näher. Hey, lieber Gott, sag, was mach ich falsch? Denn eigentlich bin ich ein guter Mensch. Warum sind die Menschen nur so kalt? Ich kann nicht fühlen, ihre Liebe ich mir schenk. Hey, lieber Gott, sag, was mach ich falsch? Denn eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und warum sind die Menschen nur so kalt? Ich kann nicht fühlen, ihre Liebe ich mir schenk.